dreht, solange der Wind noch weht, solange der Mond am Himmel steht, die Sonne wieder neu aufgeht, solange der eine den anderen versteht, oder wenn ein Mensch einfach gute Saat sät. Hast du schon mal, ich frag ne, Geburt erlebt? Dann weißt du, was ich meine, ey, denn ich sag's konkret. In allem, was da geht, in allem, was da lebt. Ey, mach die Augen auf, ey, seht und versteht. Ich weiß, dass ich erlebt, ich weiß, dass ich erlebt. In allem, was vergeht und auch wieder neu entsteht. Ich weiß, dass ich erlebt, ich weiß, dass ich erlebt. In allem, was vergeht und auch wieder neu entsteht. Wenn ein Stern am Himmel verglüht, oder wenn ne Blume einfach im Frühling blüht, wenn sich ein Mensch um Frieden bemüht oder einfach nur positive Vibes versprüht, wenn wahre Freundschaft ein Leben lang hält, oder bist du allein und jemand sich zu dir gesellt, wenn ein Engel zur Erde fällt, dann kann ich sagen, dass mir der